Welchem Ziel strebt die Freimaurerei zu? Wenn das ganze menschliche Geschlecht das eine Bruderkette werden soll, das jüdische Geistesgut dieses Brauchtums in sich aufnimmt, muss dies folgerichtig zur Unterdrückung des artgemäßen Volkstums führen. Hieraus ergeben sich zwangsläufig Weltrepublik und Paneuropa. Dieser Zusammenhang ist den Freimaurern der unteren Grade in der Regel nicht klar. Die ungeheure Tatsache, dass an allen Freimaurern aller Rassen die jüdische Beschneidung seit Jahrhunderten symbolisch vollzogen wird, hat einen tiefen und durchaus folgerichtigen geschichtlichen Sinn. Die Logen betonen immer, dass verschiedene Logen in Deutschland keine ungetauften Juden aufnehmen. Hierauf kommt es wirklich nicht an. Im Übrigen bleibt auch der getaufte Jude ein Jude. B. Das große Notzeichen. Vorbemerkung: Wenn sich ein Freimaurer in Lebensgefahr befindet, so soll er nach dem Ritual das große Notzeichen anwenden. Er streckt die Arme aus, die Hände über dem Kopf, die Handflächen nach vorne, sowohl die Arme als auch die Daumen und die Zeigefinger bilden ein gleichseitiges Jehova-Dreieck. Der Freimaurer soll rufen: Zu mir, ihr Kinder der Witwe aus dem Stamme Naphtali. Lennings Handbuch der Freimaurerei, erschienen 1901, schreibt über das große Notzeichen: Das Notzeichen ist ein nur dem Freimaurer bekanntes Zeichen, dessen er sich in großer und dringender Lebensgefahr bedient, um durch brüderliche Hilfe Rettung zu finden. Dieses Zeichen hat, insbesondere in Kriegszeiten, wohltätig gewirkt und oft die erbittertsten Feinde entwaffnet, so dass sie der Stimme der Menschlichkeit gehört haben, anstatt sich zu töten. Lennings Handbuch weist im Anschluss hieran auf zahlreiche freimaurerische Veröffentlichungen hin. Großmeister Habicht gab zunächst am 17. März 1932 unter seinem Eide zu Protokoll: Das große Notzeichen ist in unserer Großloge seit 2 Jahren abgeschafft. Der Zeuge wurde daraufhin gefragt, ob das große Notzeichen wirklich vollkommen abgeschafft sei, ob es demnach möglich sei, in der Großloge zu den 3 Weltkugeln einzutreten und in den höchsten Grad aufzurücken, ohne von dem großen Notzeichen etwas zu erfahren. Daraufhin musste der Großmeister Habicht zugeben, dass das große Notzeichen nach wie vor in Geltung ist. Die protokollierten Angaben des Zeugen Habicht über das große Notzeichen sehen recht merkwürdig aus. Das Protokoll lautet: Das große Notzeichen ist in unserer Großloge seit 2 Jahren abgeschafft. Es wird seit 2 Jahren den aufgenommenen Brüdern nicht mehr zur Kenntnis gebracht. Das schließt nicht aus, dass bei historischen Erwähnungen es bekannt gegeben wird. Das große Notzeichen ist zwar abgeschafft, wenn die meiner Großloge angehörenden Freimaurer jedoch in irgendeinem Falle die Anwendung des großen Notzeichens wahrnehmen, sind sie nach den Grundsätzen der Freimaurerei zur Hilfeleistung verpflichtet, selbstverständlich vorausgesetzt, dass sie nicht höhere Verpflichtungen dem Staat gegenüber verletzen. Die aus dem großen Notzeichen sich ergebende Verpflichtung besteht, gleichgültig welchem Lande derjenige angehört, der das große Notzeichen anwendet. Der Zeuge sagt also am Schlusse der Vernehmung unter Eid genau das Gegenteil seiner ursprünglichen Aussage. Es ist schon nicht einfach, von einem Hochgrad-Freimaurer die Wahrheit über freimaurerische Dinge herauszubekommen. Hierzu gehört Sachkenntnis, und man muss wissen, dass aber auch jede Angabe, die ein Freimaurer über freimaurerische Dinge gegenüber Außenstehenden macht, mit der allergrößten Vorsicht aufzunehmen ist, weil eben die Bindungen durch die vielen Gelübde zur Geheimhaltung nach wie vor bestehen. Die Verpflichtung, die Freimaurerei vor Angriffen, vor Lüge und Verleumdung zu schützen, die in sehr vielen Gelübden der höheren Grade enthalten ist, ist dem Freimaurer der höheren Grade zur zweiten Natur geworden. Es kommt auch in anderen Fällen vor, dass ein Zeuge versucht, unter Eid die Unwahrheit zu sagen. Die Aussage Habichts ist aber deshalb besonders zu bewerten, weil sie zeigt, dass die Freimaurerei ein Staat im Staate ist, den die Mitglieder unter allen Umständen schützen müssen. Immer wieder behaupten die Freimaurer, im Kriege gingen die Pflichten des Fahneneides den sich aus dem großen Notzeichen ergebenden Verpflichtungen vor. Es gibt jedoch Fälle, in denen auch im Weltkrieg das große Notzeichen in landesverräterischer Weise angewendet wurde. Vergleiche hierüber die eingehenden Ausführungen in der Schrift »Die altpreußischen Logen und der Nationalverband deutscher Offiziere« von Ludwig Müller von Hausen, Verlag auf Vorposten. Auch das große Notzeichen beweist, dass die Freimaurerei einen Weltbund bildet. C. Die Entbindung von der Schweigepflicht. Vorbemerkung: Beide Großmeister gaben übereinstimmend an, dass es keine Möglichkeit gibt, einen Freimaurer von seiner Schweigepflicht zu entbinden. Wir fragen uns, warum ist eine Entbindung von der Schweigepflicht nicht möglich? Warum ist die Großloge nicht berechtigt, einen Freimaurer von seiner Schweigepflicht zu entbinden, wenn ihm aus Gründen des Gewissens und der Überzeugung eine weitere Zugehörigkeit zur Freimaurerei unmöglich wird? Bis vor wenigen Jahren hatte noch kein Freimaurer bei seiner Aufnahme auch nur eine geringe Ahnung davon, welches Erlebnis ihn in den einzelnen Graden erwartete. Es gibt sogar Vorschriften, die ausdrücklich bestimmen, einem Suchenden, das heißt einem Mann, der in eine Loge aufgenommen werden will, möglichst ausweichende Antworten zu geben. Man soll ihn auf Befragen auf das hinweisen, dass er in der Freimaurerei nicht findet, wenn er nach dem Wesen der Loge fragt. Es empfiehlt sich, ihm eine gedruckte Belehrung zu geben, heißt es in den Vorschriften. Diese gedruckte Belehrung ist natürlich inhaltlos. So wird der Aufzunehmende, der sich über das Wesen der Logen vergewissern will, regelrecht getäuscht. Das ist Unmoral. Man bedenke, wie unmoralisch es ist, einen Menschen in eine Vereinigung zu locken, deren inneres Wesen er nicht kennt, und ihn nachher zwingen zu wollen, Dinge geheim zu halten, die er ablehnt und die ihn bedrücken. Die Aussagen der Zeugen lauten: Müllendorf gab am 14. März 1932 an, die Frage, ob unsere Großloge einen Freimaurer, der ihr angehört, vorbehaltlos von der Schweigepflicht entbinden kann, kann ich nicht beantworten. Eine ordensgesetzliche Bestimmung darüber ist mir nicht bekannt. Bei einer späteren Vernehmung teilte Müllendorf mit, eine Entbindung von der Schweigepflicht sei nicht möglich. Habicht gab am 15. März 1932 an, ich bin als Großmeister nicht berechtigt, einen Freimaurer von seiner Schweigepflicht zu entbinden. Ebenso wenig darf meine Großloge einen Freimaurer von der Schweigepflicht entbinden. Bezüglich der Frage, ob wir die Freimaurer, die trotz der Schweigeverpflichtung gesprochen haben, Verräter und Wortbrüchige nennen, verweise ich auf die vorgelegten Verpflichtungen, in denen allerdings die Verpflichtung der inneren Oriente nicht enthalten sind. Für die Entscheidung der Frage, ob ein Freimaurer von seiner Schweigepflicht entbunden werden kann, halte ich das Bundesdirektorium unserer Großloge für zuständig. Dieses Bundesdirektorium besteht aus dem Großmeister und 10 gewählten Mitgliedern, die sämtlich den 7. Grad, dem höchsten, angehören müssen. Das Bundesdirektorium würde einen Antrag auf Befreiung von der Schweigepflicht vermutlich ablehnen. Den Schluss, den der Privatkläger aus dieser eventuellen Ablehnung zieht, dass unsere Großloge in Bezug auf eine solche Entschließung nicht frei sei, sondern an die Einheit der Weltfreimaurerei moralisch gebunden ist, lehne ich ab. Der Grund ist lediglich ein innerer religiöser. Erläuterung: Noch im März 1932 haben beide Großmeister die Möglichkeit der Entbindung von der Schweigepflicht abgelehnt. Sind die Mitglieder der deutschchristlichen Orden heute wirklich von jeder Geheimhaltungspflicht vorbehaltlos und endgültig entbunden? Besteht in höheren Graden keinerlei Geheimhaltungspflicht gegenüber niederen Graden mehr?